So, heute erwartet euch eine richtig langweilige Sendung. Und tut das sage ich mit einem breiten, grinsenden Gesicht. Folge 79. Mir tut's trotzdem leid. Marc tut's leid. Ja, noch keine Folge 80. Beschissene nee. Themen. Aber ihr wolltet das so. Ihr habt genau. den Folgentitel gelesen. Ihr wisst, es ist voll langweilig. Also bis gleich. Willkommen zur 79. Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und heute versprechen wir euch eins. Die Sendung wird garantiert langweilig. Und apropos Langeweile, hier ist der Mann, der heute viel lernen kann. Hallo René. Hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Na? Heute an diesem 9. Februar. Ja. Ich freue mich schon auf das, was da kommen wird. Und damit wir hier richtig professionell unterwegs sind, haben wir den Langweiler der Nation mit dabei. Hallo Marc. Ich habe soeben erfolglos versucht, mich selbst zu töten mit einer Kurzstreckenschusswaffe, ob der anstehenden äußerst langweiligen Sendung. Aber... was soll's? Das hat nicht funktioniert, da lasse ich mich eben von euch totlabern. Los, haut raus. Genau. Achso, vielleicht sollte ich erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen da draußen noch an den digitalen Empfangsgeräten, auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es wird zwar scheiße langweilig, aber hey, ihr wolltet das so. Ihr wusstet das anhand des Folgentitels. Also, dann müsst ihr durch. Ja, nur manchmal. Ich möchte nicht in eure Haut stecken. Bis gleich. Manchmal hat man keine Wahl. Weißt du, der Podcatcher lädt halt alles runter, was er kriegen kann. Und da, da sucht man sich nicht aus, was man hört. Du kennst so, Leute. Ich würde gleich mal sagen, den Grundton, um den Grundton zu setzen. Wir reden heute im halben Tempo. Und wir versuchen, vielleicht in der Stimmvariation nicht so extrem auszuschlagen, sondern möglichst auf einem Ton zu sprechen. Warum? Lass uns mal versuchen, kriegen wir allein A hin? Also die Tonhöhe A. Gut. Die Therapiestunde ist eröffnet. Ich habe mir gerade vor wie beim Arzt, ey. Aber egal. Ja. Apropos langweilig. Die Folge erscheint am 14. Februar. Am langweiligsten Tag im Jahr. Ja, der langweiligste Tag im Jahr, der 14. Februar. Valentinstag. Yeah, yeah, yeah. Romantik. Romantik. Ja. Hui. Humor, das finde ich toll. Ja. Humor sind wir trotzdem da. Ne? Also, Valentinstag, was schenkt ihr euren Frauen? Bei Marc lässt die Wirkung der Tabletten nach. Ja. Genau. So, jetzt hier. Kommt, Leute. Valentinstag. Valentinstag. Ja, ich finde Valentinstag nicht so toll, aber das mag daran liegen, dass ich weder im Besitz eines Damenschuhgeschäfts noch einer Konfiserie bin. Das heißt, ich kann mich daran nicht bereichern, wie offensichtlich ja andere Teile der Bevölkerung. Und du hast auch keinen Blumenladen. Als einen weiteren, ja, ganz genau, sehe das als einen weiteren Beweis für die fortschreitende Kommerzialisierung doch eigentlich äußerst rechtschaffender Ideen, die da eigentlich ursprünglicherweise mal dahinter stecken. Valentinstag ist verkommen zu, hier hast du Blumen, hier hast du Pralinen, freu dich, tschüss, bis morgen. Ja, nee, das stimmt ja nicht, Marc. Valentinstag ist das, was du da draus machst und du kannst ja was Tolles draus machen. Also ich liebe Valentinstag, weil ich lasse mich gern beschenken. Ach ja, aus der Sicht muss man es ja auch sehen. Und für mich ist Valentinstag ein bisschen wie Weihnachten. Tja. Ja, nee, im Ernst. Fängt schon langweilig an. Ich kaufe die Blumen schon am Tag davor und zeige dem dann immer den Stinkefinger. Wie lieblos. Hab das System gehackt. Du schenkst deiner Freundin alte Blumen sozusagen. Genau. Wenn man heute Blumen kauft, sind sie morgen doch von gestern. Ja. Du, das kennst du von den Frühstücksbrötchen, da kaufe ich auch mal die vom Vortag. Also, na denn geht's ja. Na. Ja, ich habe mal gelesen, man kann sich ja auch am 13. trennen oder am 15. wieder zusammenkommen. Ist ja auch eine Idee. Und dann wieder Vereinigung feiern am 15. Dann schenkst du ihr dann einen Hund vor. Schatz, wollen wir uns nicht wieder vereinigen? Alte Sau. Das kennt man doch. Ja. Aber bei dem Thema ist mir eingefallen, kennt ihr eigentlich Leute, die an besonderen Tagen Hochzeitstag haben zum Beispiel? Weil jetzt war ja auch der 2.2.22 zum Beispiel in diesem Monat. Die Leute halten den kalendarischen Zufall doch tatsächlich für einen Grund, um da zu feiern oder sich zu vermählen oder irgendwas zu machen. Das ist doch nur natürlich eine Zahlenkombination. Ja, weil du ein sehr individuelles Datum haben willst. Da hat man ja Zeit seines Lebens dann in der Regel mit zu tun. Ich meine, seine Kinder benennt man ja auch immer möglichst speziell und individuell. Ne? Also wenn so? Du kannst du meine beiden Kinder Chantal und Mexiko fragen. Nein, ich kann das schon nachvollziehen mit dem Datum. Ja, aber ich glaube, der Hype ist so ein bisschen weg, ne? Weil es wurde ja gesagt, ist dies Jahr nicht so extrem. Und also ich kenne zwei Pärchen, die haben am 8.8.88 geheiratet. Hurra! Ja, also kann man halt auch nicht vergessen. Ne? Genau. Jede Bereitfetisch. Naja. wann hast du denn Hochzeitstag, René? Oder Marc? Oder ihr? Also mein Hochzeitstag war an einem unspeziellen Datum. Okay. Und bei Marc auch, ne? Ich habe keinen Hochzeitstag. Ja, ich bin das ja nicht vermählt. Das ist doch auch in Ordnung. Ja. So ist es. Vermählt. Wie ein Bäcker, vermählt. Das ist es. Was für ein Übergang. Vermählt und wir reden jetzt übers Brotbacken. Tun wir das? Ja. Wenn ihr wollt, reden wir gerne über das Brotbacken. Beziehungsweise müssen wir dazu sagen an unsere Zuhörer, der Marc hatte die Idee in der Redaktionssitzung, lass uns doch mal darüber reden, was für Brot wir essen. Und hier sind wir jetzt. Genau. Marc. Und nachdem vermählt. Der Schuldige gefunden ist für dieses äußerst langweilige Thema. Richtig. Ja, ich hätte nämlich ganz gerne in Erfahrung gebracht, was denn eure Vorlieben, liebe Mitmoderatoren, ist. Habt ihr vielleicht also Tipps zum Brotkauf, zur Lagerung, zum Genuss oder auch vielleicht sogar bei der Produktion? Ich habe mal ein Brot gebacken in so einem Automaten. Ah. Da macht man Backmischung und dann kommt so ein viereckiges Brot raus. Dauert stundenlang, schmeckt nicht besser als ein Brot aus dem Laden. Willkommen zum Podcast. Schmeckt nicht besser. Doch, ist okay. Nee, ist schon ganz cool. Man hat es halt selber gemacht, hat schon was anderes. Aber ich finde, diese Brote sind so winzig. Die sind ja meistens so groß wie ein Kuchen. Also ein Nachteil zu winzig. Also das liegt, also sagen wir es mal so, bei uns sind die natürlich auch nicht größer. Aber wir sind auch nur ein Zwei-Personen-Haushalt mit Katze. Das heißt, bei uns. Bei uns funktioniert es. Siehst du, muss man sich voll konzentrieren, ne? Ja. Ich hoffe, ihr versteht das da an den Empfangsgeräten. Also. Ich muss dazu sagen, ich habe selber noch nie Brot gebacken, aber ich habe schon selbst gebackenes Brot gegessen, was ja auch cool ist. Ja. Das ist natürlich lecker, weil es anders schmeckt, ne? Weil es andere Zutaten hat unter Umständen. Ich habe was im Auge. Was? Ich war es nicht. So weit kann ich nicht spucken. Brotkrümel. Ja. Wir als Softwareentwickler und als Webdesigner arbeiten ja auch viel mit Brotkrumen, oder? Ist das so? Ach, Breadcrumbs. Naja. Nicht mehr. Ja. Nee, ich denke auch, der Trend ist vorbei. Also für die, die jetzt damit nicht anfangen können, Stefan meint diese wegweisende Information am Kopfe einer Webseite, in der man sieht, dass man, was man alles angeklickt hat, um dahin zu kommen, wo man ist. Stefan, ich glaube, was da dem entgegenwirkt, dass das noch angesagt ist, ist, dass eine Webseite mittlerweile nach ihrer Klicknotwendigkeit bewertet wird. Mhm. Und zwar, ich sage das Thema nachhaltige Webseite. Und eine nachhaltige Webseite versucht mit so wenig Klicks wie möglich die Informationen, die man sucht, bereitzustellen. Mhm. Sehr gerne in diesem Zusammenhang verwendet sind die sogenannten One-Pager. Und jetzt sind wir von dem Brot so weit weg wie Rainer Kallmund vom Salatbuffet. Kein deswegen Problem, wir werden da noch eine Runde drehen. Na. Dann mal ganz schnell zurück auf den Sitzplatz und wieder geht's ums Brot. Springen wir mal schnell in den Teig zurück und reden über Brot. Nee, ich hatte ganz ehrlich, was das Brotbacken betrifft, ich weiß gar nicht, ob ich ohne Brotbackmaschine mal ein Brot gebacken habe, aber ich weiß, dass seit die Brotbackmaschine kaputt ist, wir kein Brot mehr gebacken haben. Ein frisches Brot schmeckt immer gut. Da ist es eigentlich auch egal, ob man es selber gebacken hat oder der Bäcker. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es so ein Riesenvorteil ist. Also es ist halt wirklich zeitintensiver. Es dauert eine Weile, der Teig dadurch geknetet ist. Geht alles von alleine mit so einem Automaten im Ofen, keine Ahnung. Ja, also es ist natürlich, zeitintensiv, es ist ressourcenintensiv, also es braucht sehr viel Strom, es muss ja irgendwie stundenlang irgendwie geknetet und gebacken werden. Und da stellt sich die Frage, ist das irgendwie sinnvoll? Also wenn es nun nach dem reinen Geldwert geht, würde ich mal stark vermuten, ist das gekaufte, vorgeschrittene Brot aus dem Lebensmitteldiscounter um die Verzeihung. Ich wollte damit nicht ausdrücken, dass das Brot aus dem Laden schlechter schmeckt. Ich habe nur in einem etwas unvorteilhaften Augenblick ein Glas Wasser zu mir genommen. Und das war der Meinung. Die fünf Anfängerfehler eines Podcasters. Ja. Ach, das macht die Sache lebendig. Marc, du solltest aufpassen. Du kriegst gleich die erste Verwarnung von Stefan, weil ich sehe an Stefans Gesicht, dass ein bisschen mehr Disziplin gefordert ist bei diesem Langweilen-Podcast heute. Ja. Bisschen mehr Professionalität bitte, lieber Marc. Okay, dann möchte ich versuchen, meinen Riesensatz doch noch zum Ende zu bringen, seinem guten Ende zu bringen. Ja. Also, es geht doch letzten Endes darum, dass möglicherweise das selbstgemachte Brot reißt euch mal zusammen. Vielleicht ein bisschen teurer ist, aber auf so ich krieg's das hältst du die Sendung gebacken. Nicht durch. Das ich, mir ich krieg's nicht gebacken. Ah ja, worauf ich hinaus will, ist. Ach, herrlich. Du weißt einfach, was in deiner. Ach, so albern war ich das schon ewig nicht mehr. Wo kommt das her? Jetzt wissen Sie, warum Marc so spät da war zur Podcast-Aufzeichnung. Der war noch woanders, habe ich das Gefühl. Ja. Na gut, Hilfe. Das Problem ist, wir können das unmöglich alles rausschneiden. Ich kann. Cool. Herzlich willkommen, heute keine Witze, es wird nur gelacht und fertig. Richtig, richtig. Warte, ich würde mal ganz kurz Marc aus dem Spiel nehmen. Geh kurz an die frische Luft, Stefan. Stefan Brot, hast alles du zum gut, Thema Brot noch irgendwas zu sagen? Zum Thema Brot, außer dass ich Bernd das Brot ganz cool finde, nein, ich kann sagen, was ich an Brot esse. Und das ja, ist mal. Vielleicht passend zum Thema ein bisschen langweilig. Morgens immer zwei Scheiben American Sandwich Toast. Oje, Stefan, ist ja nicht der gesündeste. Warum nicht? Weißes Brot ist nie gesund. Es ist sehr viel Zucker drin. Warum gibt es es dann? Ja. Ja. Ja. Warum gibt's Hühnereier aus Massentierhaltung? Stallhaltung, aus Käfighaltung? Und warum gibt es Schweine aus Massentierhaltung? Siehste? Nein. Abends esse ich gerne so im Wechsel entweder so Mischbrot, sagt man, glaube ich, ne? Also wir Berliner nennen es Mischbrot. Genau. Es ist tatsächlich so, dass es in anderen Regionen nicht verstanden wird, was das ist. Genau. Da heißt es ja ein Graubrot. Oder Graubrot, ja, genau. Und ich glaube, man sagt da Roggenbrot oder stimmt, ja, Weizenbrot. Roggenbrot. Das in Abwechslung mit, was ist es so, Körnerbrot. Beziehungsweise, was ich auch sehr gern esse, ist Pumpernickel. Das ist ja auch von Region zu Region anders, glaube ich. Das mag ich so überhaupt nicht. Also ich habe es auch probiert, aber da, da muss ich anfangen zu würgen, wenn ich das esse. Warum? Das Brot. Weiß ich nicht. Einfach scheiße schmeckt. Naja. Was heißt das denn? Was ich ziemlich selten esse, sind Brötchen, muss ich mal ehrlich sagen. Echt? Ja. Also gut, dann möchte ich was zu meinem Brotverhalten sagen. Gerne. Ich esse morgens eine Scheibe Mischbrot. Mhm. Und ansonsten den Rest des Tages kein Brot. Also ich habe kein Arbeitsbrot, dieses klassische geschmierte Arbeitsbrot gibt es bei mir nicht. Okay. Und ich esse an Wochenenden, esse ich Brötchen. Hm. Und letzte Woche habe ich wie ein Verrückter in einem Online-Backshop sämtliche Brotarten, Brötchen und so eingepflegt, inklusive Zutaten und Allergene, die da enthalten sind. Ich glaube, ich bin ein wandelndes Bäckerlexikon jetzt. Und die Brötchen immer frisch oder aufgebacken? Nee, die Brötchen tatsächlich aufgebacken. Ja, weil morgens raus aus dem Haus ist dann, ja, also hatte ich in der Vergangenheit gemacht, aber mittlerweile ist der Komfort mir da ein bisschen. Ja, gut, das kann ich verstehen, ja. Aber ihr habt doch kleine Kinder, die können da früh zum Bäcker gehen. In unserem Stadtbezirk weißt du nicht, ob die wiederkommen. Also, okay. Nachdem ich mich wieder eingekriegt habe, kann ich auch nochmal meinen Hut in den Ring werfen. Also, mein Brotessverhalten hat sich dahingehend geändert, dass ich eigentlich Brot mittlerweile hauptsächlich nur noch dann zu mir nehme, wenn es eine vollständige Mahlzeit, sprich eine warme Mahlzeit, irgendwie ersetzen soll. Morgens ist es also eher ein Müsli, ein selbst zusammengestelltes mit Milch. Mhm. Dazu gibt's dann ein wenig Rohkost, also aufgeschnittenes Gemüse. Und das Brot esse ich dann eigentlich nur, wenn ich dann wirklich noch Hunger habe und es noch zu lange bis zum Mittagessen ist, wenn ich weiß, dass es was Warmes gibt. Oder aber es gibt dann eben nichts Warmes an dem Tag, die Küche bleibt kalt und dann streue ich dafür ein paar geschmierte Brote ein. Und am Wochenende gerne mal ein frisches Brötchen vom Bäcker. Mhm. Noch so richtig schön warm. Eine Schrippe. Lange Zeit irgendwie auch mal die hier so zum selber aufbacken irgendwie Brötchen geholt, aber es ist irgendwann langweilig geworden, weil das entsprechende Angebot dann doch nicht ganz so reichhaltig ist wie das beim Bäcker und das auch nicht ausgewiesene Bio-Qualität war, wo wir mittlerweile irgendwie drauf achten und der Kreis schließt sich, wenn ich daran denke, dass ich das eigentlich ganz gern habe, zu wissen, was ich meinem Körper zuführe. Also einfach zu wissen, was man isst. Und das war bei uns der hauptausschlaggebende Grund, mal zu gucken, wie kriegen wir es selber auf die Reihe, Brot zu backen. Und da gibt es ja so wunderbare, sehr, sehr einfache Rezepte. Also das Allereinfachste ist ein Buttermilchbrot. Da nimmst du einen halben Liter Buttermilch und dann nimmst du ein halbes Kilo Mehl. Und dann nimmst du einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Natron. Und das war's. Ist das nicht dasselbe? Ist das nicht Natron und Salz? Ist das nicht das Gleiche? Nein. Gut. Nicht so ganz. Ich saß in Chemie ganz hinten. Okay, aber das eine ist NaCl, das andere ist NaOH. Und das Natron reagiert irgendwie mit der Säure in der Buttermilch und wirkt dann wohl wie Hefe. Und dann geht das Ganze irgendwie so ein bisschen auf. Also es ist ja bei mir dann ähnlich, weil ich trinke sehr gern Buttermilch und esse Brot. Dann ist es ja ein ähnlicher Effekt wahrscheinlich. Wer weiß, wie das dann in deinem Magen aufgeht. Ja, im Magen ist dunkel, hat man immer gesagt. Ne? Alle drei da. Ja. Also du magst dir das quasi, Marc, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Frühstück schön machen, dass du ein schönes Frühstück hast. Und dazu gehört ein frisches Bäckerbrötchen. Ja. Weil Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sagt man ja auch. Ich kann übrigens, wenn es um schön Essen machen geht, kann ich immer empfehlen, was ja beliebt ist Sushi. Ne? Aber Sushi, wenn du es vom Asiaten bestellst, ist mal teuer. Echt, Stefan, du magst kein Sushi? Nee. Wir haben jetzt mal wieder seit langem selber gemacht. Oh, mag auch nicht, erstaunlich. Aber ich kann für, wenn ihr draußen Sushi gern esst, selber machen, ist komplett unkompliziert. Ihr braucht halt nur einen speziellen Reis. Den kriegt man hier in Berlin am Potsdamer Platz im Bahnhof in so einem Asia-Shop zu kaufen. Diese Asia-Go-Läden oder Go-Asia sind ja auch verbreitet überall. Kostet nicht mal die Welt. Und ja, ganz unkompliziert. Kann ich nur empfehlen. Ich mag Sushi. Ja, ist Geschmackssache, Sushi, glaube ich. Gibt solche also, und solche. Genau. Kein Problem. Ja. Ja. Ja, da kriegt man doch glatt Hunger jetzt, oder? Irgendwie. Ich esse nachher noch ein Brot. auf eine schöne Stulle mit Sushi. Richtig. Alexa. Ich wollte noch von was berichten. Ja, bitte. Was Langweiliges? Ja, richtig langweilig. Und zwar war ich in so einer langweiligen Bücherzelle gewesen in Hohenneuendorf. Und dort habe ich, und jetzt muss ich mal sagen, lieber Fabian aus Hohenneuendorf, jetzt gibt's wahrscheinlich Stress mit den Eltern, aber ist mir scheißegal. Ich fand's nämlich witzig. Ich habe ein Buch gefunden in der Bücherzelle. Der kleine Knigge. Sicher zum Erfolg mit gutem Benehmen. Dann habe ich das Buch aufgeklappt und innen drin steht eine Widmung auf der ersten Seite. Und da steht, lieber Fabian, möge dir dieses Buch eine Anfangshilfe sein. Papa und Mama. 24. Dezember 2014. Ja, entweder hat Fabian das Buch durchgelesen und deswegen in die Bücherzelle gestellt oder es hat ihn gelangweilt und der hat einfach so in die Bücherzelle gestellt. Ja. Fand ich witzig. Schönen Gruß seinem nach kind zu Weihnachten. Neuendorf. Ja, seinem Kind, übrigens im Norden von Berlin für die Nicht-Berliner. Ja, seinem Kind zu Weihnachten einen Knigge zu schenken. Das sagt schon viel aus. Damit sind die Eltern mutig, weil ich meine, sie wollen ja auch irgendwann mal gepflegt werden, ne? Und ich habe den Eindruck, als ob es bei dem kleinen Fabian auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Denn wie sonst wäre dieses Buch in brauchbarer Form in diese Bücherzelle gekommen? Natürlich hat sich Fabian irgendwann davon getrennt, aber das hätte er auf vielfältigste Art und Weise machen können. Er hätte eine rituelle Verbrennung vornehmen können. Hallo, das aber machen nein, wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr? Es gibt keine Verbrennung von Büchern. Du meinst, man macht es nicht mehr rituell? Schon gar nicht. Naja, ihr wisst schon. Ja. Aber auf jeden Fall hat der Fabian dafür gesorgt, dass jemand anders damit noch mehr oder weniger Freude hat. So schön. Ich konnte mit dem Buch nichts anfangen und habe es wieder ins Regal gestellt. Das war uns natürlich bewusst. Genau. Ich habe mir gesagt, kannst du knicken. Knicken. Haha. Ja. Wir haben ja noch ganz viele langweilige Themen in unserem Smalltalk. Da möchte ich mal kurz drauf hinweisen, weil wir sind ja auch ein Berlin-Podcast und da müssen wir natürlich über ganz langweilige Sachen reden, die mit Berlin zu tun haben. Und in den letzten zwei Wochen habe ich immer mal so ein bisschen notiert, wenn irgendwas war. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Und natürlich muss man auch sagen, langweilig ist immer so ein bisschen mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem Grinsen, wie sagt man, mit so einem lachenden Augenzwinkern. Genau, mit so einem Augenzwinkern verbunden. Zum Beispiel passt ja auch, weil wir haben ja schon von da berichtet, die Karl-Marx-Allee ist ja auch René seine Arbeitsstelle, sage ich mal. Ne? Da ist er ja jeden Meine Tag Hut. Gefühlt. Mhm. Und da gab es jetzt ein Jubiläum, nämlich die Grundsteinlegung vor 70 Jahren. Und damals war es ja noch die Stalinallee. Langweilig. Ne? Richtig, genau. Und ihr dürft mir sagen, wer den Grundstein gelegt hat, wer das eingeweiht hat. Ich sag den vollen Namen. Nein, der andere. Otto Grotewohl. Genau, hast du gut abgelesen. Walter abgelesen? Ulbricht. Was, Otto Grotewohl? Otto Was, Grotewohl war es. Otto Grotewohl? Ja. Und? Wer ist denn Otto Grotewohl? Ich kenne wohl ich habe keine Ahnung. Otto Grotewohl? Ich habe es irgendwo gelesen. Und jetzt die Frage, ich hoffe, ich liege richtig. Welche heutige U-Bahn-Station hieß zu DDR-Zeiten Otto Grotewohl-Straße? U2. Nein. Es geht nicht um die Linie, es geht um den Bahnhof. Ja. Sechs Sätzen. Dann sage ich 17. Was? 17. Nee, ist falsch. Aber U2 ist schon mal richtig, jetzt muss man in den richtigen Bahnhof. Natürlich. Na? Also, warte, ich sag's dir. Weberwiese? Endstation war das. Das war der Endstation auf der U2 und Weberwiese ist auf der U5. Ist mir doch egal. Bei die U-Bahn, die U2, fuhr bis zur Otto-Grotewohl-Straße. Das muss ja dann im Süden sein weiter. Also nicht Pankow die Richtung, sondern in die andere Richtung. Also. Sag mal, Stefan, ich weiß es nicht. Ich übrigens, hätte jetzt gedacht, dass es Eberswalder Straße ist. Aber ich habe gerade noch mal geguckt. Aber so richtig habe ich es gerade hier nicht in dem Artikel. Müssen wir noch mal recherchieren. Aber mir ist so, als wenn das die Eberswalder Straße war. Eberswalder Straße, das ist doch an der Schönhauser Allee. Das ist doch meilenweit von der Karl-Marx-Allee weg. Darf ich es verraten? Ja. Eine sehr oberflächliche Recherche meinerseits hat ergeben, dass die Otto-Grotewohl-Straße die ehemalige Mohrenstraße ist. Das deckt sich wiederum mit meiner Annahme, dass Otto-Grotewohl die Endstation war. Und was ist Mohrenstraße? Das ist die Station vor dem Potsdamer Platz und somit die Endstation. Ist es so? Ja, der U-Bahnhof war während des Bestehens der Berliner Mauer Endstation der damaligen Ostberliner U-Bahn-Linie A. Ja, genau. Nach Pankow und hieß demnach Mohrenkopfstraße. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Es redet sich um Kopf und Kragen. Mohrenstraße, Mensch. Genau, ich gebe mich geschlagen, da war ich auf der falschen Fährte. Also, Otto-Grotewohl-Straße, Endstation der Linie U2 zu DDR-Zeiten, Linie I. Nee, A war es, ne? A wie Emil. Genau. Und Otto-Grotewohl war übrigens. Otto-Grotewohl war der ehemalige Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, das nur der Vollständigkeit halber. Weil es kann ja nicht jeder von uns was mit diesem Namen anfangen. Ja. Also wir haben ja auch Westberliner in unserer Runde. Voll langweilig. So ist das. Egal. Und vor allen Dingen haben wir auch Zuhörer, die nach 1970 und nach 1912 geboren sind. Das ist wohl richtig, ne? Okay, haken wir das ab. Das nächste langweilige Thema, aber jetzt tun wir ihm, glaube ich, Unrecht. Frank Zander wurde 80 Jahre alt. Alter Schwede. Ein Urgestein und ein Liebling der Berliner auf jeden Fall. Ein Berliner jedes Original. Ja. Na? Was macht der Weihnachten immer? Da gibt er einen Obdachlosen Weihnachtsessen, ein Gänseessen. Richtig. Im Estrell-Hotel meistens, glaube ich, ne? Mhm. Tatsächlich? Ja. Okay. Und welche zwei Hits kennt ihr von Frank Zander? Ich trinke auf dein Wohl, Marie. Welche drei Hits von Frank Zander kennt ihr? Alles Gute zum Geburtstag. Das meine ich nicht. Welche vier Hits? Hier kommt Kurt. Ja, und welches noch? Hier kommt Kurt. Ein ganz bekanntes. Und da muss ich sagen, nur nach Hause gehen wir nicht. Richtig, du bist doch Hertha-Fan. Die Hymne von Hertha, nur in die zweite Liga, da kommen wir nicht. Nee, wie ist, nur nach Hause gehen wir nicht, ja, okay. Wir haben gerade erst angefangen mit der Sendung und mir tut schon so der Schädel weg, ja. Weh, weil ich so viele Sachen schon gelernt habe. Ja, eben, ich wollte ja sagen. Heute langsam ist, Stift und Zettel. Genau. Dann haben wir noch was Langweiliges. Ich möchte jetzt mal was Langweiliges sagen. Ja, du darfst jetzt. Oh, Stefan, du siehst richtig toll heute aus. Nee, und zwar, wisst ihr... Du, Valentinstag hatten wir schon. Wisst ihr, kennt ihr den Militermann? Ja. Den Militermann, ganz kurz. Nee, ist zu lange, ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob Marc sein Bild eingefroren ist, aber Marc hat das Talent, um 10 Minuten... Hör euch zu, warte. Haut atmen. Durch die Aromaporen in der Filtertüte geht der Kaffeegeschmack durch. Ganz durch. Ja, der Militermann. Also, wenn ihr nicht kennt, dann kann ich euch den YouTube-Kanal alte TV-Spots empfehlen aus den 90ern. Und der Militermann. Das ist langweilig. Wisst ihr, wie der Sohn vom Militermann heißt? Sohn vom Militermann. Willst du richtig gut verhüten, nimm Militer-Filtertüten. Also, würde ich mal sagen, das ist eine Fangfrage. Er hat gar keinen Sohn. Er hat einen Sohn und jetzt haltet euch fest: Der Sohn vom Militermann ist Nico Santos. Ja. Und du? Gut. Wer ist Nico Santos? Krass, oder? Ey, wolltest du mich verarschen? Du bist doch der den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und irgendwie hier diese Sendung Voice of Germany und so guckt. Mhm. Ich habe gerade erst einen Podcast gehört von uns beiden aus dem Jahre 2019 und da hast du erzählt, dass du bei The Voice of Germany Kids im Publikum saßt. So ist es, in Berlin-Adlershof. Ja, also Nico Santos, der berühmte Musiker, ist der Sohn vom Militermann. Darauf waren wir vorbereitet. Hilfe. Mann, ist ja voll langweilig mit euch. Ja, danke René für diese. Ja, der arme Militermann. Ich meine, erst noch diese scheiß Werbung abdrehen müssen, dafür wahrscheinlich kaum eine Puse Ratze an Kohle kriegen und dann noch einen missratenen Sohn, der nicht mal richtig ins Mikrofon husten kann. Richtig Job hat. Nein, der Melittermann hat die dicke Kohle genommen, die er bekommen hat. Der war irgendwie 6 Jahre oder so, war das Gesicht von Melitta und hat davon seinen Wohnsitz nach Spanien verlegt. Und deswegen heißt Nico Santos nämlich Nico Santos und nicht Nico Melittermann. Ach so. Verstehe. Wer würde nicht gerne Nico Melittermann heißen? Nein, der korrekte Name von dem Melittermann ist übrigens Egon Wellenbrink. Der seines Zeichen Radiomensch und auch Musiker ist. Aha. Gut, also wenn ich Nico Santos das nächste Mal sehe, dürfte er nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dann werde ich ihn begrüßen mit Hallo Nico Wellenbrink. Na, da freut er sich aber, du. Na, ich sag's dir. Apropos was Lustiges. Zu Corona müssen wir natürlich auch noch was sagen. Nicht viel, wirklich nur ein Satz, den ich hier zu stehen habe. Corona. Ich habe da nämlich was Lustiges bei Pinterest heute gelesen. Und ich zitiere, ich hatte einen Traum. Im Sommer diesen Jahres gibt es eine neuerliche Pandemie, aber diesmal geht es um einen Darmvirus. Wir sitzen alle mit Pampers-Windeln am Strand und sinnieren darüber, dass das letzte Jahr mit der Maskenpflicht doch gar nicht so übel war. Ah, sehr gut. Ja, an der Stelle muss ich mal Grüße loswerden an alle meine Freunde, Bekannte und Verwandte, die gerade alle Corona haben, gefühlt. Ich musste jetzt schon zum zweiten Mal mein Wochenende absagen, meine Termine, weil Corona ist. Ich kenne niemanden, der Corona hat. Echt? Ich kenne immer nur Leute, die jemanden kennen, der Corona hat. Ich kenne ganz viele, die Corona haben. Aber egal, wir wollen ja nicht über das langweilige Thema Corona reden, sonst rege ich mich nur wieder auf. Was ist denn das? Deine... René zeigt uns gerade was in die Kamera. Seine ja, das ist eine Nasenkanne. Ich habe mein Nasenkännchen entstaubt und ich nach unserem Podcast über das Thema hatte ich so den Drang, mir mal wieder eine Ladung Wasser durchs Hirn zu pfeifen. Und jetzt steht das Nasenkännchen schon hier entstaubt und vorbereitet und ich freue mich auf den Moment. Naja, das tun wir alle, René. Ja. Wir freuen uns. Ich wollte mal zeigen, das ist ja die schöne Form eines Nasenkännchen aus Porzellan. Ne? Du hattest ja damals im Podcast von der Plastikversion berichtet, Marc. So ist es. Gut, was gab es letzte Woche noch Langweiliges bei euch? Ach so, ja. Olympia hat angefangen. Richtig, genau. Olympia. Genau, also für uns drei ist das strunzlangweilig, weil wir uns dafür so überhaupt nicht interessieren. Wir haben uns im Zuge dessen, aber bei der Redaktionssitzung, bei der Redaktionsbesprechung, haben wir uns überlegt, meine Güte, bei Olympia und gerade jetzt hier so im Wintersport, da gibt es ja wahnsinnig langweilige Sportarten. Und was sind unserer Meinung nach eigentlich so die langweiligsten in Klammer auf Winter, Klammer zu Sportarten, die wir uns so vorstellen können. Und da hat jeder von uns ein bisschen was rausgesucht. Und wenn ihr nichts dagegen hättet, würde ich jetzt dazu übergehen, das abzuarbeiten. Aber nur, wenn ihr wollt. Mhm. Du kennst uns jetzt mal eine langweilige Sportart, bitte. Genau. Da spreche ich gleich vor mit einem Klassiker. Okay, das werde ich nicht nennen, das wird von jemand anders kommen. Für mich ist das hauptsächlich Skispringen. Das Skispringen, das ist wirklich die Rampe runter und dann fliegen sie 50, 100 Meter durch die Luft. Und das ist immer strunzlangweilig, weil es irgendwie immer dasselbe ist. Und man guckt es eigentlich nur, weil man hofft, und das ist jetzt eigentlich ganz schön böse, aber ist es nicht weiß, so, man hofft immer, dass jemand hinfällt. Dann ist es auf einmal nicht mehr langweilig. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Also ich finde, du hast recht, also Skispringen ist wirklich eine langweilige Sportart. Als Kind habe ich das aber immer gucken müssen, gerade hier das Neujahrspringen und so. Und die Spannung lag immer darin, springt der jetzt weiter als der davor? Mhm. Das war's. Das ist die Spannung. Die Frage ist, meint ihr, das ist für den Skispringer selber auch langweilig? Nein, glaube ich nicht. Auf keinen Fall. Das ist eine völlig andere Geschichte, etwas selber zu praktizieren, irgendeine Sportart, oder aber zuzugucken. Aber meinst du nicht, dass das Leute gibt, die Skispringen und die dann sagen, na toll, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochlatschen? Nö. Das glaube ich auch nicht. Die freuen sich auf den nächsten Sprung. Ich kann mir eher vorstellen, dass sich die Hälfte von denen oben in die Buchse scheißt, wenn sie daran denken, oh, jetzt muss ich meinen Asien-gestählten Körper da wieder runterballern. Warum tue ich mir das überhaupt an? Ich meine, ich bringe mich ja hier in Lebensgefahr. Ich könnte sterben. Richtig, ne? Also da ist ja auch wie im Flugzeug. Also runter kommen sie alle, muss man ja auch sagen, ne? Aber ja, die Sportart hat sich ja schon extrem verändert im Vergleich zu früher. Also viel technischer, viel mehr Taktik. Machen die Figuren in der Luft oder was? Naja, allein schon durch die Klamotten, die anhaben. Das ist ja hochpräzise alles. Und der Wind ist natürlich ein großes Thema, ne? Und das ist, glaube ich, mit das Unfaire an dieser Sportart, dass du den Wind halt nicht wirklich beeinflussen kannst. Aber so ist es halt. Und ja, die Deutschen waren auch mal besser, ne? Ja, das mit dem Wind ist so eine Sache. Ich meine, wenn man sich schon die Mühe macht und da so eine Riesenanlage hinzustellen, dann kann man theoretisch eigentlich auch da noch eine Halle drumrum bauen. Ich wollte gerade sagen, Hallensport, Skispringen. Skispringen, ja. Null Wind, herrlich. Alle haben die gleichen Bedingungen. Aber das ist, dann wird es noch langweiliger. Ja, aber dann kannst du doch auch die Schanze irgendwelche Eier runterrollen lassen oder Kugeln oder so und guckst, wo die liegen bleiben. Mir würde das genügen. Das wäre nicht minder langweilig. Ja. Okay. Na Stefan, hast du eine langweilige Sportart? Ja. Der Klassiker ist, da wollte Marc vorhin ja schon drauf hinaus, Curling finde ich irgendwie. Lüge. Absolut. Ja, ich finde das auch nicht. Also ich weiß, dass Stefan das bringen wollte, aber ich finde es überhaupt alles andere als langweilig. Also ich muss sagen, ich dachte, es wäre die langweiligste Sportart auf diesem Planeten und habe mir tatsächlich in der Recherche dann mal 3 Stunden lang Curling angeguckt und ich war sehr überrascht. Ich habe sofort bei Amazon gegoogelt. Nee, kann man bei Amazon googeln? Ich habe sofort bei Amazon gesucht, geschaut, was das dieser Besen und das ganze Zeug kostet. Kriegt man nicht bei Amazon. Aber so ein Curlingstein kostet 250 Euro. Ja, klar, das ist. Aber das ist ja Granit, ne? Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich Curling schon durchgesetzt. Das war noch anders, als es ganz neu war, ne? Also es ist ja schon ein paar Jahre her. Nee, ich glaube, das Problem ist, wenn man es nicht versteht. Also, weil ich kenne es auch, da rennen Leute mit einem Besen vor so einem Ding her und das ergibt so gar keinen Sinn. Na, das ist doch aber abgewandelt. Da gibt es doch ganz viele Sportarten, die nach demselben Prinzip funktionieren. Buhl. Ja. Am nächsten. Du hast immer einen Punkt, wo losgeworfen wird und dann musst du in einem Zentrum möglichst deine Kugeln platzieren und den Gegner, der darf da weniger Kugeln haben. Das gibt es auch in ganz vielen Spielen. Also auf jeden Fall ist Curling, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, ein sehr interessanter und tatsächlich taktischer Sport. Eisbuhl für die ist Leute. Das. Nee, Eisschach wird es genannt. Oder so, ja. Nee, und für die unter euch, die in Berlin vielleicht da mal reinschnuppern wollen, habe ich mal geschaut. Und wo ist es? Es gibt nämlich einen Curling Berlin e.V. und der sitzt in Pichelsberg. Also das ist beim Olympiastadion. Ziemlich weit westlich. Und die haben da anscheinend richtige Curling-Bahnen. Mhm. Also ich finde es interessant. Da gehen wir doch mal hin. Absolut. Ja, würde ich liebend gerne mal machen. Vermutlich brauchst du den halben Tag irgendwie als Vorbereitung, um dich selber darauf vorzubereiten, das zu lernen, irgendwie ein bisschen Technik zu haben, zu verstehen, wie das ganze Material reagiert, was ja, wie gesagt, irgendwie nicht so einfach ist, weil es richtig schwer ist, so ein Curlingstein. Und wie gesagt, auch noch deswegen teuer. Deswegen hebst du den ja nicht, den schiebst du ja nur. Du hast ja auf der Bahn. Doch, du hebst den. Nee, du musst den da hintragen erstmal. Du musst den zur Curlingbahn tragen. Nein, das meine ich nicht. Der Curlingstein wird erstmal aufs Eis aufgesetzt. Das ist so ein bisschen wie mit der Bowlingkugel. Genau, und dann wird er erst geschoben. Wobei das mit dem Schieben, das kannst du eigentlich auch nicht so sagen. Gleitet. Sondern, genau, der gleitet von ganz alleine und du lässt den Curlingstein erst nach ein paar Metern los, genau, um ihm einen Drall zu geben. Aber richtig schieben tust du ihn nicht. Du holst ein bisschen Schwung, wie mit der Bowlingkugel, setzt ihn aufs Eis auf. Vorne wird gegebenenfalls noch gewischt. Da können wir gleich noch zukommen. Aber mehr machst du da eigentlich nicht. Der Stein gleitet dann von ganz alleine und der gleitet auf einem Wasserfilm. Und deswegen hast du diese Wischer vorne. Genau. Die das Eis nämlich. Genau, du hast auf dem Eis hast du kleine Wasserperlen. Da wird das Eis wird wohl bearbeitet, dass da kleine Wasserperlen sind und auf denen gleitet der. Genau, der schiebt so einen Wasserfilm vor sich her und mit zunehmendem Wettbewerb wird eben dieser Wasserfilm auch immer, also der verhält sich dann anders. Hm. Auf jeden Fall bei YouTube, sehr spannend. Ja, kann man sich mal angeben. Also ich fand es auch sehr interessant. Oder ja, ihr guckt auf Fußball, wie ich euch kenne. geilecurlingfilme.de. Genau. Genau. Ein Sport, den ich wirklich grottenlangweilig finde, der aber eine riesen Begeisterung auslöst, ist Dart. Oh, ja, stimmt. Dartspiel. Das hätte ich. Massensport. Okay, ja. Ich hätte gedacht, bei dir, Stefan, hätte ich gedacht, dass du Dart cool findest. Du erinnerst dich, wir haben viel Dart in der Firma gespielt, ne? Ja, ich habe Dart auch im Verein gespielt. Oh. Also ich habe da einstiegige Erfahrung, ich habe auch in der Liga gespielt, aber mit mäßigem Erfolg und kann nur sagen, ja, das ist schon immer so eine Trinksportgruppe gewesen. Ja, also egal, in welchen Ligen du da gespielt hast, einfach der Tatsache geschuldet, dass man in Gaststätten meistens diese Dartautomaten hat, an denen man dann spielt und dass es eben abends ist und dass es eine gesellige Runde ist, sowas in der Richtung. Und René will natürlich darauf hinaus, dass da riesige Hallen irgendwie gefüllt sind mit Leuten, die da irgendwie johlen und kreischen und völlig mit dabei sind. 180, hey! Mhm. Höchste Punktzahl mit 3 Pfeilen. Aber auch da muss ich sagen, da ist jede Menge Alkohol im Spiel. Ja. Füll diese Halle mit genau denselben Leuten und lass sie nur Wasser saufen. Dann bleibt von der Begeisterung nicht mehr viel übrig. Das kann ich dir sagen. Ja, ist aus auch, eigener Erfahrung. Also, was ist denn die strategische Komponente beim Dart? Also, es geht doch eigentlich nur darum, du immer die möglichst meisten Punkte zu erwerfen. Das heißt, du hast doch die ganze Zeit nur ein und dasselbe Ziel. Nee, du musst Punkte abbauen. Ja. Ach so, es gibt ja verschiedene Spielarten. Kommt auf selber hinaus. Aber es ist jetzt nicht so, dass du ein Feld besetzen könntest, um damit dem anderen Werfer, also deinem Opponenten, deinem Gegenüber, deinem Gegner, irgendwie das dadurch schwieriger zu machen. Du machst deine 3 Würfe und es bleiben im Bestfall 3 Pfeile irgendwie in der Scheibe stecken. Dann wird gezählt, welche Punkte das gibt. Und dann nimmst du deine Pfeile raus und dann hat der Gegner genau dieselbe Chance wie du. Er hat genau diese leere Scheibe ohne Hindernisse, ohne alles. Wo ist da die strategische Komponente? Und es gibt einfach gar keine. Das Einzige, was es gibt, ist eben Psychologie. Na, der Abschluss ist doch die Strategie. Weil du darfst ja nicht einfach so deine Punkte abbauen, sondern du musst ja auf null kommen am Ende. Und der letzte Wurf muss ja immer doppelt sein, glaube ich, bei den meisten Wettbewerben. Ist trotzdem, das ist Strategie gegenüber dir selbst, dass ich mir sozusagen die Punkte so stelle, dass ich dann mit dem nächsten Wurf möglichst komfortabel ausmachen kann. Genau. Aber ich kann nicht beeinflussen, wie mein Gegner werfen wird. Richtig, ja, genau. Das also korrekt. Da fällt die strategische Komponente auch schon wieder raus. Als würdest du gegeneinander würfeln. Jeder kriegt einen Würfel und dann würfelt der eine und der die höhere Zahl hat, hat gewonnen. Wäre, glaube ich, auch so spannend. Ja, aber ich finde es, also jetzt waren ja irgendwie die Dart-Weltmeisterschaften irgendwie, ne, und es hat ein breites Publikum auf jeden Fall, muss man sagen. Meins ist es aber auch nicht. Wie sieht's denn bei euch mit Billard oder Snooker aus? Oh, ja, super. Billard ist so langweilig, dass ich es tatsächlich vergessen habe, mir aufzuschreiben. Ich habe mir auch eine Stunde lang Billard angeguckt und es ist wirklich langweilig. War der beste Schlaf deines Lebens. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was der Typ da macht. Der war alleine und hat alleine einen Billardtisch abgeräumt. Das soll er doch für sich zu Hause machen und nicht im Fernsehen. Also Snooker im Speziellen, es ist ja nur eine Billard-Variante, finde ich, hat da schon was Besonderes, weil es einfach unsagbar viel schwieriger ist und natürlich auch es ist ein britischer Sport, also hat es wahnsinnig Gentleman-Sport kompliziert. Ist das, ne? Es hat unsinnig komplizierte Regeln, wie es bei allen englischen Sportarten ist, dabei im Besonderen. Also die Punkte, die man zählt und wie der taktiert wird und wie lange das dauert und wie schnell das aber auch gehen kann. Also das Snooker hat schon eine besondere Faszination, weil es auch nicht gerade so ist, dass ich so davor sitze und denke, den Stoß würde ich auch noch hinkriegen. Pustekuchen. Das ist wirklich eine hohe Kunst, was sie da abliefern. Es ist da, okay, was ich da verstehen kann, ist diese Komponente, dass es wie ein Puzzlespiel ist. Ne? Das heißt, du legst dir deine Kugel ja schon so hin, dass du beim nächsten Stoß dann eine gute Ausgangslage hast. Und das musst du ja alles schon mit beachten. Ja, die Ablage. Das kann ich nachvollziehen. Das, okay. Das ist wie ja, beim normalen Billard. Das aber ich frage, ist das spannend, dazu zu gucken? Ja. Also man freut sich ja dann wahrscheinlich über den Erfolg des anderen, ne? Ja, aber also ja, ich muss oder öfter über das Geld, was man gewonnen hat beim Buchmacher. Genau, also da geht es ja auch um etliche Summen, ne? Und was ich sagen wollte, also ich kenne Snooker-Fans und immer wenn ich bei denen bin, müssen wir Snooker gucken. Und das kann durchaus den ganzen Abend gehen, weil es gibt ja immer mal so diese Turniere, ne? Die dann, also da ist eine Weile Ruhe und dann gibt es irgendwie Turniere, wo du irgendwie eine Woche nur Snooker jeden Abend hast und ja, das ist, weiß ich nicht. Für dich, René, im Speziellen, wenn ich damals in den 90ern World Wrestling Federation geguckt habe, dann lief auf demselben Sender danach irgendwie noch Snooker und dann habe ich gerne Ronnie the Rocket O'Sullivan irgendwie dabei zugesehen, wie er seinen Gegner vernichtet hat. Okay. Kannst mal sehen. Ja. Aber eine aus meiner Sicht langweilige Sportart habt ihr ja heute am 14. Februar vielleicht schon gesehen heute Nacht. Hör auf, den Super Bowl oder was? Ja. Du findest American Football langweilig? Mega langweilig. Da verstehe ich die Regeln nicht. Es ist überhaupt nicht langweilig. Das Problem bei Football ist nur, dass es so wahnsinnig viele Pausen gibt. Also ja, es gibt die Spielzüge dauern immer nur so ein paar Sekunden und zack, schon hast du wieder 5 Minuten Pause. Die Nettospielzeit ist also sehr gering. Ich finde Football super, super spannend. Das weiß ich. Ich habe da auch gleich eine richtig, richtig geile News. Und zwar, Football kommt nach Deutschland. Also Football gibt es ja in Deutschland. Deutschland hat eine relativ große Football-Szene. Stefan durfte ja auch schon mal mit der Nase rein. Ich glaube auch für eine Podcast-Aufzeichnung. Mhm. Die NFL kommt mit einem Spiel im Jahr nach Deutschland und das sieht so aus, als wenn 2023 Frankfurt der Austragungsort für ein NFL-Spiel sein wird. Das Jahre habe ich darauf hingefiebert, dass das passieren wird und jetzt, wo Football in meinem Leben gar keine Rolle mehr spielt. Da kommen sie. Kommt's. Langweilig. Ja, es tut mir leid, René. Das tut mir. Aber ich kenne ja auch noch deine wilden NFL-Europe-Zeiten und was war alles, Berlin Bullets und wo du überall beteiligt, wo du deine Finger überall reingesteckt hast damals. Aber immer nur in der Hoffnung, dass ein NFL-Spiel in Deutschland sein wird. Und ja, da es nicht von Erfolg gekrönt war, habe ich mich zurückgezogen und jetzt. Ja. Ich würde ganz gerne zum Abschluss kommen wollen mit eurer Erlaubnis. Ja. Und zwar langweiligste Sportart würde ich gerne krönen mit meiner absoluten Nummer 1, Skilanglauf. Laufen überhaupt. Leuten beim Laufen zu gucken. Stundenlang in Marathonform vielleicht noch. Und dann beim Skilanglauf, also da ist ja noch weniger los. Da ist ja die Landschaft auch noch langweilig. Aber solange Biathlon da Schubsen und Drängeln nicht die spannende Variante davon, oder? Solange Schubsen und Drängeln nicht erlaubt ist, ist es nicht ist es langweilig. Ganz genau. Und die Sache mit dem Biathlon, zwei Sachen dazu. Erstens, Biathlon ist natürlich eine völlig andere Sportart, weil er zwei komplett andere Sachen miteinander kombiniert werden. Das ist ja nicht einfach nur Laufen. Und beim Biathlon, muss ich ganz ehrlich sagen, da zitiere ich jetzt auch bloß, wenn ich sage, aber das voller Inbrunst, ich habe noch nie verstanden, wie man beim Biathlon nur Zweiter werden kann. Man hat doch schließlich ein Gewehr. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja also, aber du sagst es, ja. Mich wundert ehrlich gesagt, dass das Schach nicht gefallen ist. Ja, steht ja auch irgendwie drin, weil wir haben festgestellt, oder Mark hat es festgestellt, ja, zurzeit oder in Berlin war vor kurzem der Vorentscheid für die Schach-WM. Da gibt es so Vorturniere und da war in Berlin auch eins. Und wir haben es ja alle mitgekriegt wahrscheinlich. Das findet auch tatsächlich noch statt. Also, das ist dreiteilig, dieser Vorentscheid. Und der erste Teil findet jetzt gerade in Berlin statt. Warte, lass mich das nochmal rasch raussuchen. Ich habe das hier offen, genau. Und zwar begann es am 3. Februar und geht bis zum 17. Da gibt es die Vorausscheidungen in einer, boah, mein Gott, wie hieß die Location? Das könnt ihr bei uns in den Shownotes nachlesen. Ist auf jeden Fall unter den Lichtenecke Friedrich. Ist nicht so wichtig. Hast du eine Ahnung, wer hier alles zuhört und wer sich das antun möchte? Ja, Kasparow. Also unter den Lindenecke Friedrichstraße. So, da geht es bis zum 17. Februar. Dann gibt es eine kurze Pause, dann fahren sie nach Belgrad. Da gibt es dann den zweiten Teil. Und der dritte Teil findet auch wieder hier in Berlin statt. Und zwar ist es vom 21. März bis zum 4. April auch wieder unter den Lindenecke Friedrichstraße. Wie gesagt, die genaue Adresse und Link zu einer Website findet ihr dann bei den Shownotes für die Schachbegeisterten unter uns. Also ich werde mir das definitiv mal angucken. Für mich hört sich das sehr interessant an. So ein richtig grottenlangweiligen Sport. Also, ich habe gewusst, dass das Ironie ist. Ja. Nein, das ist keine Ironie. Na, ich will einfach mal, guck mal, wie du lachst. Ja, was ich leider nicht überprüfen konnte, ist die Sportart Würfelpoker. Da hätte mich mal interessiert, ob die langweilig ist. Marc, dein Thema. Ist überhaupt nicht langweilig. Also ich finde das eine Frechheit. Warte, das ist eine Unverschämtheit. Ich springe hier gleich aus der Jacke. Wir müssen dich doch richtig ankündigen. Es spricht für Sie der ehemalige Würfelpoker-Weltmeister. Weltmeisterin. Bitte, ich bin natürlich eine der vielen ehemaligen Würfelpoker-Weltmeisterinnen. Wir haben gar keine Weltmeister. Wir sind alles nur Weltmeisterinnen. Und diskriminieren für die eine Männer. Eine von uns nicht wirklich erdachte Sportart, aber wir haben ihr den Namen gegeben, Würfelpoker, und wir haben die Regeln ein bisschen angepasst, so dass uns das Spaß macht. Und es ist natürlich alles andere als langweilig, ansonsten würden wir uns da nicht qua ständig irgendwie dazu treffen, um dem Würfelpoker zu frönen. Wir haben auch tatsächlich das alte Spiel Junta, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, ich weiß nicht, wo das seinen Ursprung her hat, aber ich kenne Junta quasi als Brettspiel, zumindest irgendwie sind da Karten und Würfel mit dem Spiel. Na, jedenfalls weiß ich, dass meine Freunde, mit denen ich Junta spielen darf, dass die Regeln selbst angepasst haben und sogar eine Würfelpoker-Komponente eingebracht haben. Also Junta, nur ganz grob, da geht es darum, dass es gibt eben eine Militärjunta irgendwo auf der Welt, beispielsweise Südamerika, und dann gibt es El Presidente und dann gibt es verschiedene Generäle und dann gibt es sowas wie so ein Innenminister etc. Und alle intrigieren und putschen gegeneinander. Und die Frage ist immer bloß, wer ist der Präsident, weil der kriegt am Anfang dann irgendwie Geld, das muss er den anderen irgendwie auszahlen, irgendwie, um sie bei der Stange zu halten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, man kann sich da gegenseitig umbringen und man kann gegen den Präsidenten irgendwie auch putschen. Und dann bilden sich zwei Lager, pro Putsch und pro Präsident, und die müssen dann gegeneinander kämpfen und das machen sie dann in Form eines Würfelpokerspiels. Man bekommt eine bestimmte Anzahl an Würfeln, je nachdem, was man irgendwie für schöne Karten gezogen hat, wie man sich eingekauft hat und was für einen Einfluss man hat in dem Spiel. Und dann wird Würfelpoker gegeneinander gespielt und wer am Ende übrig bleibt, der entscheidet dann, welche Fraktion gewinnt bei diesem Putsch. Das ist nur ein Aspekt unserer Runde-Variante. Das klingt ja wirklich interessant. Also da werde ich mich mal intensiver mit beschäftigen. Das kannst du gar nicht, es sei denn, ich lasse dir entsprechend Material zukommen. Wie gesagt, das ist alles individuell von uns erdacht. Ach so, dann müssen wir das in die Öffentlichkeit heben. Wir sind noch nicht so weit. Wir können noch kein Olympiastadion füllen mit Interessenten. Gutes Stichwort. Weil ein langweiliges Event in Berlin ist ja an uns vorbeigegangen. Vorbeigezogen vor kurzem. Das Indoor ist ISTAF. Die Leichtathletikveranstaltung. Hat keiner so richtig mitgekriegt, oder? Weil es langweilig ist. Also Leichtathletik ist tatsächlich wirklich langweilig. Nein, würde ich jetzt so ehrlich gesagt nicht pauschal sagen. Es gibt spannende Wettbewerbe in der Leichtathletik. Ich habe neulich bei Postillon war ein Beitrag 10 Fehler, die man beim Stabhochspringen nicht machen darf. 10 nur? Ich weiß nicht. Vielleicht stand doch alle Fehler. Ich habe den Artikel nicht gelesen, weil ich halt Leichtathletik echt langweilig finde. Naja, aber ich bin ja schon mal ganz froh, dass ihr eine Sportart nicht genannt habt. Volleyball. Ja, genau. Ja. Die ist nämlich nicht langweilig, die Sportart. Ich glaube, ob irgendwas langweilig oder nicht langweilig ist, ist sehr subjektiv, man natürlich dann tatsächlich mit dem eigenen Interesse. Ja. Das glaube ich nicht. Wenn du eine Sportart, es gibt objektiv langweilige Sportarten. Punkt. Was das muss ich jetzt als These mal bringen. Angelweltmeisterschaft, es gibt Tischkicker-Weltmeisterschaften. Ja. Es gibt Magic-Meisterschaften, dieses Kartenspiel, ne? Wo, ja, wo übrigens für euch, die sich interessieren, diese Woche das neue Release rauskommt, Kamigawa, sehr, sehr schöne Karten. Magic the Gathering. Da ist ja René absoluter Fan. Googlen. Und das haben wir ja in einer Podcast-Folge auch schon mal. Genau, in Podcast-Folge 18. Ja. Da waren wir beide bei einem Turnier gewesen. Genau. Und, wir waren nicht beim Turnier. In einem, nee, stimmt. Wir waren nur bei so einem Event. In, was war das? Tempel? Lichtenrade, genau. Ja. Oh Gott, das wäre in Folge 18. Jetzt haben wir Folge 79. Überleg mal. Krass, also, war ich da überhaupt schon auf der Welt, Folge 18? Nee. Da warst du noch nicht auf der Welt. Da warst du Quark im Schaufenster. Quark im Schaufenster. Naja. Liebe Hörer, was ich hier wieder durchmachen muss. Es ist Wahnsinn, weil wir hatten ja in unserer Redaktionssitzung überlegt, boah, wird das nicht alles ein bisschen langweilig? Und ja, es ist voll langweilig. Und es hat aber auch sehr viel Zeit gefüllt. Und das finde ich eigentlich sehr beeindruckend, weil man kann doch sehr viel auch über langweilige Sachen reden, oder? Ja, du vor allen Dingen. Ja, aber vor allem das sehr lang. Dass du das bezweifelt hast. Was? Dass du das bezweifelt hast. Mir war von vornherein klar, dass wir wieder 10 Sachen nicht machen können. Wir können das Politiker-Quiz nicht machen. Wir werden den verrückten Podcast heute nicht machen. Richtig. Wir werden alles dafür tun, dass der Witzbattle definitiv heute läuft. Wir haben noch nicht mal die Kontaktmöglichkeiten gespielt. Die kommen nämlich jetzt. Ja. Und wir wollten ja noch eine Sache machen, aber die werden wir vielleicht mal demnächst machen. Denn neben langweiligen Sportarten gibt's ja auch langweilige Menschen. Plattformen, wo Leute zugucken, was andere spielen oder gemeinsam spielen. Zum Twitch. Beispiel Twitch ist sehr bekannt dafür. Und allein, wenn man da guckt, was da für Streams angesagt sind, das ist natürlich auch sehr subjektiv. Aber da weiß man, was die Leute so tun. Ne? Also, ja. Ja. Was macht denn der Marc da? Der macht wilde Geschichten. Der macht Sport. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. So das ist das aus wie Weitkotzen. Da gucken wir aber in einer der nächsten Folgen bestimmt mal rein. Und über die langweilige Berlinale brauchen wir ja auch nicht reden, oder? Das ist ja auch nicht unser Ding. Ist ja kein Sport. Nein. Achso, ist die jetzt gerade? Die Berlinale beginnt, wir zeichnen Begann? Jetzt am 9. auf, wenn das hier erscheint, am 10. Februar soll es losgehen, läuft bis 20. Ja. Februar. Und Berlinale ist natürlich insofern Sport, weil man ja an diese Karten herankommen muss. Ich weiß nicht, wie es heutzutage abläuft, aber ich glaube, ich habe irgendwo gehört, das läuft mittlerweile alles ja irgendwie online ab, weil du nicht mehr nächtelang irgendwie in den Potsdamer Platz Arkaden kampieren kannst, um dann dort an diese Schalter zu kommen und die Karten dann physikalisch in Empfang zu nehmen. Das musst du alles irgendwie online machen. Also ist dieser sportliche Faktor da irgendwie auch schon wieder weggefallen. Das macht die Berlinale natürlich nur noch langweiliger. Genau. Das heißt, alle Stalker sollten jetzt sich fett in Terminkalender eintragen, diese Woche, also wo der Podcast rauskommt, sich auf den Weg zum Potsdamer Platz zu machen, weil dort der eine oder andere berühmte Schauspieler, nehme ich mal an. Ja, ist das so? Bestimmt. Ja, klar. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich irgendwie Besuch hatte und dann sind wir, weil es ja Touristen sind, einfach so durch die Potsdamer Platzarkaden geschlendert und haben lange Schlangen vor Kassenhäuschen entdeckt, weil Berlinale war. Und eine Freundin hat auch immer mit ihrer Knipskiste, wollte sie auch immer dahin und Stars einfangen. Ne? Knipskiste. Also, ja, man kann auch Fotoapparat. Das Synonym für einen kleinen Fotoapparat. Genau. Die abfällige Bezeichnung für einen kleinen Fotoapparat. Richtig. Ah, ja. Ja, das gut, war immer spannend, aber ist schon lange her. Ich möchte ganz kurz noch einen Hinweis geben. Auch einen Tipp. Am Ende des Podcasts sind die Outtakes. Ich habe nämlich festgestellt, dass das offenbar nicht bekannt ist. Immer noch nicht. Alles andere als langweilig. Genau, das ist mal nicht langweilig. Also es kann sogar sein, dass die Outtakes länger sind als die komplette Sendung. Und heute teilweise schon. Auch informativer. Naja. Gut. Das nur am Rande. Ja, René hat es ja schon angedeutet, wir müssen einen kurzen Break machen, bevor wir noch das Witzbattle retten in dieser Folge. Deswegen, wer Feedback uns geben möchte, wir freuen uns natürlich, wenn ihr was zu sagen habt, dann immer her damit. Was oder wie ihr das machen könnt, das hört ihr jetzt. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. So, da sind wir wieder. Ihr wisst jetzt, wie ihr uns kontaktiert. Nutzt diese Möglichkeit, sie ist einmalig. Und ja, Stefan, womit geht's jetzt weiter? Nachdem es bis jetzt voll langweilig war, die Sendung, wird es jetzt ein bisschen lustiger. Was ja auch sein kann, dass es trotzdem langweilig bleibt, aber lustig. Lustig langweilig. Schließt sich ja nicht aus, oder? Das stimmt, Stefan. Ja, habe ich wieder recht gehabt, oder? Witzbattle. Und zwar sind wir in Folge 79 und bevor Marc loslegt, wir müssen mal einen Disclaimer loswerden. Und zwar ist mir aufgefallen, es gibt ja Radiosender, die haben so als Slogan irgendwie keine Wiederholung zwischen 9 und 5. Und wahrscheinlich sollten wir das für den Witzbattle auch übernehmen. Keine Wiederholung aus Folge 50 bis 60. Also. Nee, aus Folge 9 bis 5. Weil ich kenne euch ja, ihr seid ja meine Pappenheimer hier. Ne? Ich habe diesmal ganz neue Witze und ich habe extra die alten Folgen mir alle angehört, jetzt die letzten drei, um zu horchen, welche Witze schon gekommen sind. Aha. Und cool. Ich kenne ja die ersten Folgen, die ersten, was weiß ich, 30 Folgen der zweiten Staffel gar nicht und die erste Staffel habe ich auch gar nicht gehört. Da wurden auch keine Witze erzählt, da waren wir nicht lustig. Ah ja, sehr schön. Apropos, ich würde dann jetzt mal anfangen. Runde 1. Okay. Mama, wolltest du eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen? Also eigentlich wollte ich mir nur die Schuhe zubinden. Mit Ansage. Ich fand's lustig. Ja. Knaller. Okay, ich habe auch einen lustigen Witz. Sagt der Babyhai, Mama, kann ich noch was Süßes vorm Schlafen? Sagt die Mutter, na gut, hol dir noch einen Kinderpinguin. Oh. Mein Mann und ich haben zusammen beschlossen, dass wir keine Kinder haben wollen. Wir sagen es Ihnen heute Abend beim Abendbrot. Okay. Runde 2. Ich habe 2 Stunden im Stau gestanden heute. Mir tun so die Füße weh. Kurz und knackig. Okay, ein junger Bär kommt langsam ins heiratsfähige Alter und da sagt der Vaterbär so zu ihm, damit wir uns nicht blamieren, übst du erstmal mit einem Astloch, mein Junge. Der junge Bär dampft ab, sucht sich ein Astloch und übt kräftig. Und nach 2 Stunden kommt er zurück und sagt, dass er jetzt gut vorbereitet ist. Und da sagt der alte Bär, okay, dann besorgen wir vorher noch eine Dame. Und er fordert den Junior auf, das Erlernte mit der Dame auszuprobieren. Jetzt wird's lustig, pass auf. Der junge Bär geht auf die Bärin los, holt weit aus und tritt ihr mit voller Wucht in den Hintern. Und da sagt der alte Bär entsetzt, was machst du denn da? Und da meint der junge Bär ganz cool, naja, erstmal auf Nummer sicher gehen, dass keine Bienen drin sind. Ein junger Mann beim PCR-Test. Sie sind wohl das erste Mal hier. Woher wissen Sie das? Intuition. Okay, kann ich mich jetzt wieder anziehen? Ist der Applaus schon durch? Ja. Genau. Runde 3. Okay, okay. Welchen nehmen wir denn? Den? Okay. Der Ehemann steht nackt vorm Spiegel. Ach, Schatz, sagt er, 2 Zentimeter und ich 2 Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Sagt sie, oh, ich sag mal so, 2 Zentimeter weniger und du wärst eine Prinzessin. Ganz knapp, das war Folge 48. Ja. Ich war mir nicht sicher, aber ich hätte auch einen Alternativwitz dann noch gehabt. Nein, den hebst du dir bitte auf. So, damit wenigstens dann in der nächsten Folge ein neuer Witz dabei ist von dir. Also, ein Mann liegt am Sterbebett. Ist jetzt schon mal, fängt schon mal lustig an, oder? Ja. Also, ein Mann liegt im Sterbebett, seine Lieben stehen um ihn rum, ne, und bevor er sein letztes Stündchen schlägt, flüstert er: Ich muss euch was beichten. Bevor ich verheiratet war, besaß ich alles, was ein Mann sich wünschen kann. Ich hatte schnelle Autos, hübsche Mädchen, eine Menge Geld. Ab jeden Tag bin ich in einer anderen Stadt aufgewacht, bin viel rumgekommen. Ich habe richtig gutes Leben gehabt. Und auch dann kam ein guter Freund zu mir und hat gesagt: Hey, überdenk mal deinen Lebensstil, weil wenn du so weitermachst und keine Familie gründest, dann wird dir an deinem Totenbett niemand ein Glas Wasser reichen. Ich bin seinem Rat gefolgt und hab die ganzen Mädels gegen eine Ehefrau eingetauscht, hab aufgehört zu reisen, bin sesshaft geworden, hab meinen Sportwagen gegen eine Familienkutsche eingetauscht und hab das ganze Geld in meine Familie und meine Kinder investiert. Und jetzt liege ich hier und soll ich euch was verraten? Ich habe gar keinen Durst. Blöd, was? Wow. Langer Weg zur kurzen Ernte. Sehr gut. Ich weiß, dass ihr diese langen Witze mal nicht versteht. Doch, doch, doch, doch. Aber trotzdem habe ich jetzt einen kurzen für euch. Pass auf. Hier an unserer Schule bin ich für die hohe Durchfallquote verantwortlich, sagt Anton, 48, Mensakoch. Ja. Diese Witze mag ich auch sehr. Ja. Hui. Bonusrunde. Bonusrunde, oh, verstehe. Und was machst du heute? Nix. Hast du doch schon gestern gemacht? Ja, aber ich bin nicht fertig geworden. Liebling, ich habe neue Toilettenbürsten gekauft. Ich nehme doch lieber Papier. Oh nein. Das tut ja schon beim Zuhören weh. Echt mal. Es ist der 1. April. Er sagt: Schatz, ich hab dich betrogen. Sie: Ich dich auch. Er: April, April. Und sie: Juni, Juli, August, September. Ach nee. Bitter, oder? Ja. Ja. Das war's. Sind wir durch. Lars. Das war's. Oh, ich hätte noch einen ganz kurzen, aber. Na, los, nicht komm. So schlimm, ja, Jim. Kommt schon, hau raus. Hau raus, Klaus. Okay, wie nennt man Sex mit Gegenständen? Naja. Dingsbums. Dingsbums, genau. Aha, geh in den Schrank, Frank. Gut. Genau. Ja, Mensch, Leute, da wurde es doch dann nicht mehr so langweilig. Finde ich gut. Na? Die einen und, sagen ich so, sagen, die anderen so. Genau, und du sagst sowieso so. Das war das Witzbattle in Folge 79 und damit schließen wir die Akte Podcast, wollte ich gerade sagen. René kennt die Formulierung wahrscheinlich, er weiß, worauf ich hinaus will. Ein Knaller. Ja. Wie hieß er nochmal, der? Ulrich Meier. Ulrich Meier, richtig, genau. Auf Sat 1. Ja, voll langweilig. Ja, das war's für diese Woche. Folge 79 ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war nicht zu langweilig. Du kannst doch nicht sagen, ja, diese dran. Woche. Das ist doch Quatsch. Du musst natürlich sagen, das für diese für zwei Wochen. 14 Tagen. Genau. Für diese und die nächste. Richtig. Und hören uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart. Und ihr könnt gerne jetzt noch einen Satz zum Abschluss an unsere Zuhörer richten. Bitteschön. Also ich sage einfach nur Tschüss und freue mich, in 2 Wochen wieder mit euch einen schönen Abend zu verbringen. Mm. Okay, und ich versuch's nochmal, so wie ich es am Anfang der Sendung versucht habe. Das ist jetzt schlecht, weil jetzt können wir ja nicht mehr dein Zitat des Tages hören. Vielleicht lebt er ja noch. Vielleicht hat es ja mal nicht geklappt. Ja. Alles klar. Okay, was hatten wir dieses Mal? Eine kleine Weisheit für euch. Ja, merket da draußen und höret meine Worte und macht sie euch zu eigen, wenn ich sage, Hass ist nichts weiter als ein endloser Kreislauf aus Furcht und Verzweiflung. Applaus. Ja, reicht. Dann, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. So, ich ruf dann mal an, ne? Warte. Och Mann, ey, das geht immer allzu schnell. Nee, du bist ja schon eine halbe Stunde hier drin, oder nee? Ich bin ja immer schon eine halbe Stunde drin. Ich hab mir schon gelangweilt. Ich ruf mal The Mark an. Ich bin lange genug im Business, um mich nicht mehr zu erschrecken, wenn mal das Telefon klingelt. Ich habe René mal gemutet. Ich sehe gerade, keiner kann sie hören, steht auf meinem Bildschirm. Marc stockt aber ein bisschen im Bild. Marc hat heute auch ein Stockbrot gegessen. Ein Klavier. Ja, früher war mehr damit da, ich weiß. Wart ja noch mal Pipi alle. Da ist wieder diese Aufregung. Wie vor der Prüfung, ja. Nee, okay, Pegel ist da. Das eigentlich ist es meine einzige Angst, die ich habe. Marc, ui, damit er nicht friert. Oh. Marc hat heute... Nee, das ist stylisch. Punk. Normalerweise trage ich das, damit ich nicht friere. Aber das ist ja Michael Jackson, aber in cool. Ach so. Für mich sieht das eher so aus, als wenn du heute rebellierst. Sowieso. Ihr seid das Problem. So würde ich das mal deuten. Das war Marc. Ja, voll langweilig mit euch hier. Ey, wirklich, drei Idioten vom Mikrofon. Wenn ich habe die Kopfhörer am Ohr und ich habe den Mund offen. Das kann sein, dass der Ton durch meinen Mund kommt, den ich höre. Nee. Warte mal, ich mach mal den Mund zu. Ja. Nee, die Tabletten wirken gerade. Das ist ja die Fortsetzung von Dumm und Dümmer, glaube ich. Dumm und Dümmerer. Am dümmersten. Ja. Es gibt drei Teile des schlechtesten Films aller Zeiten. Aber der ist cool, der ist lustig. Der ist dumm. Gut. Alter Schwede, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ja, eigentlich ist der ihr Labertaschen, ey. Ja, aber war doch klar, Stefan. Ja, also, ja war doch klar. Ich habe nicht mal... Ich wollte noch ausführlich das Angelfinale hier das Dschungelfinale darlegen. Macht. Ich bin gleich wieder da, ich muss mal Pipi. Nicht Nein sagen, ist dasselbe wie Ja sagen. Ja, ist wie eine Zustimmung. Letztendlich. Da sagt man mal nichts und schon sind alle der Meinung, man wäre dafür. Boah, war das eine langweilige Sendung. Eine Stunde 13 pure Langeweile. Was ist denn jetzt hier mit dem Stoppen? Ja, von mir aus ja. In 3, 2, 1, Stopp. Ich werde nie verstehen, warum du da rückwärts zählst. Man kann doch einfach auf den Stoppknopf drücken, ohne rückwärts zu zählen.